vielleicht nur noch der Hinweis, also diese Theoriezeitschrift Exit kommt natürlich aus dem Zusammenhang der marxistischen Theoriedebatte. Da ist er auch in Krisentheorie angesiedelt. Und was wir vertreten, was unter dem Label der sogenannten Wertkritik oder wenn man das Geschlechterverhältnis mit einbezieht, was wir eben intensiv getan haben, unter dem Label Wertabspaltungskritik, dann heißt das, es ist der Versuch einer Transformation der marxischen Theorie, eine Kritik oder ein Versuch einer historischen Überwindung dessen, was wir als Arbeiterbewegungsmarxismus bezeichnet haben, also sozusagen der Versuch einer neuen Epoche der kapitalistischen Entwicklung, entsprechend auch eine neue Theorie zu finden. Und was sozusagen von Anfang an ein Ärgernis dabei war, gerade auch für viele Linke, das war die damit verbundene, oft als radikal apostrophierte Krisentheorie. Und oft wird das also so unter der Bezeichnung Zusammenbruchstheorie gefasst. Ich ziehe mir den Schuh manchmal ganz gerne an, also das ist eher aus Gründen der Ironie, denn natürlich ist der Begriff Zusammenbruch nicht treffend, denn da stellt man sich ja vor, das kann man sich jetzt im Fernsehen anschauen, wie das zusammenbricht, wie so ein Turm, der gesprengt wird, wo das Ganze langsam runterrieselt. Und natürlich ist das was anderes, eine Gesellschaft, die an Grenzen stößt. Das kann man nicht so empirisch, so unmittelbar beobachten, aber ich verwende lieber, also dieser Ausdruck Zusammenbruchstheorie ist eigentlich ein pejorativer, erfunden hat das der gute alte Sozialdemokrat Eduard Bernstein, um seine Gegner sozusagen zu diskreditieren. Und da wurde eben dann diese Metapher sozusagen eingeführt. Ich verwende lieber den originalen marxischen Ausdruck, die marxische Bezeichnung, nicht zuletzt im dritten Band des Kapital, die heißt innere Schranke des Kapitals oder die berühmte Formulierung, die Schranke des Kapitals ist das Kapital selbst. Darauf komme ich gleich. Und innere Schranke in einer bestimmten Interpretation, nämlich als eine historisch erreichte oder erreichbare absolute Schranke. Also sozusagen die These, der Kapitalismus stößt seiner inneren Dynamik, der Logik dieser Dynamik nach, an eine absolute historische Grenze. Das ist erstmal sozusagen die These zur Logik dieser Angelegenheit. Und auf der Ebene hat das Ganze von der Theorie her schon vor 25 Jahren angefangen. Da gab es einen von mir formulierten Artikel, der hieß Die Krise des Tauschwerts. Und da ging es um diese Logik des Kapitals, wo ich also im Gegensatz zu der herkömmlichen marxistischen Krisentheorie eben versucht habe, mit Marx diese Position zu entwickeln. Es gibt eine innere Logik des Kapitalismus, die ihn an diese Schranke heranführt. Das, was nun die konkrete Prognose angeht, das liegt auf der analytischen Konkretisierungsebene. Das war der Versuch, diese allgemeine Logik dieser inneren Schranke in Verbindung zu bringen mit den realen Entwicklungen der sogenannten dritten industriellen Revolution der Mikroelektronik seit Anfang der 1980er Jahre. Und da kam dann schon so Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre eben diese Prognose auf dieser Analyseebene, das, was damals schon sichtbar war, diese Finanzblasenökonomie, die wird mit einem gewaltigen Knall platzen und das wird sozusagen der Beginn oder ein Durchgangsstadium für diesen historischen Prozess, nicht ein plötzliches Zusammenbrechen, diesen begrenzten historischen Prozess, in dem der Kapitalismus seine Kulmination durchläuft, an diese historische Grenze stößt. So, jetzt habe ich also hier eine ganze Reihe von Punkten. Ich weiß eben nicht, ob ich sie alle abarbeiten kann. Der erste Punkt, ich liste sie jetzt mal kurz auf, da geht es um sowas wie eine Art von methodologischen Vorbemerkungen. Der zweite Punkt, das wäre ganz kurz skizziert, diese Logik der kapitalistischen Dynamik, der grundlegende innere Selbstwiderspruch des Kapitals, worin besteht er? Dritter Punkt, der historische Kompensationsmechanismus. Warum hat der Kapitalismus seine bisherigen Krisen alle überlebt und die Akkumulationsdynamik hat sich historisch noch nicht erschöpft gehabt? Dann vierter Punkt, ganz kurz, der berühmte tendenzielle Fall der Profitrate, was das damit zu tun hat, das werde ich alles etwas kursorisch halten, aber das wird ausführlicher morgen in dem Referat von Klaus-Peter Audi behandelt. Dann fünfter Punkt, die historische Expansion des Kreditsystems. Kann man sich vielleicht ein bisschen genauer schon vorstellen, was das mit der aktuellen Krisenentwicklung zu tun hat, Stichwort eben Verschuldung und Verschuldungsökonomie, Finanzblasenökonomie. Dann der sechste Punkt, eben die konkrete historische Schranke in der dritten industriellen Revolution. Siebter Punkt, Staatsfinanzen und Notenbankpolitik. Ist ja klar, spielt eine große Rolle. Der Staat hat ja angeblich den Karren jetzt aus dem Dreck gezogen, nachdem er vorher neoliberal abserviert schien. Plötzlich ist er der Deus ex machina und der große Retter, der ein Rettungspaket nach dem anderen geschnürt hat. Dann achter Punkt, die aktuellen weltökonomischen Verlaufsformen der Krise. Also ist er denn wirklich vorbei, wie allenthalben behauptet wird? Was passiert da jetzt eigentlich? Und neunter und letzter Punkt, ein paar politikkritische Nachbemerkungen. Ob ich dazu noch komme, weiß ich nicht, aber vielleicht kann man das dann auch in der Diskussion behandeln. So, also erstmal die Art methodologischer Vorbemerkung. Wenn ich jetzt diese Logik der Krise in einem Aufsatz schon vor 25 Jahren entwickelt habe und seither eben dieser Spruch von der Zusammenbruchstheorie des Robert Kurz und dieser seltsamen Wertkritiker und so weiter die Rede ist, dann ist natürlich die Frage, wie wird jetzt diese ganze Entwicklung seither und diese Theorie eigentlich wahrgenommen, so landläufig im Bewusstsein der Menschen, auch der Intellektuellen, auch der Linken, die das davon gehört haben und sich damit zum Teil vielleicht manchmal sogar auseinandergesetzt haben. Und meine Erfahrung ist, es ist eine ungeheuer schwankende Außenwahrnehmung dieser sogenannten radikalen Krisentheorie. Und zwar verläuft die sozusagen ja, nach dem Ereignishorizont. Nicht? Also es wird eigentlich gar nicht das theoretische Argument so sehr, die Begründung ernst genommen, sondern man vergleicht das mit dem, was man in der Zeitung lesen kann. Und da war es dann so, dass in den 1990er Jahren, als das ein bisschen bekannt geworden ist, da war es einerseits so, die meisten Linken haben eher drüber gelacht, haha, der Kapitalismus expandiert doch, da war gerade der große Börsenhype, nicht? Die New Economy, fast jeder Germanistikstudent war schon Börsenspekulant. Und die einzigen, die das interessant fanden, waren eigentlich eher manche bürgerliche Publizisten, sogar Leute aus dem Schweizer Versicherungsmanagement haben mich da eingeladen als Referent. Und ich hatte dann den Eindruck, für die hat es einen ungeheuren Unterhaltungswert. Ne? Also sozusagen, die lassen sich gerne mal auf die Geisterbahn setzen. Ne? Und dann kam plötzlich der große Einbruch, der erste große Einbruch der Finanzblasenökonomie 2001, der Zusammenbruch der New Economy. Innerhalb von wenigen Wochen waren die neuen Märkte weggefegt. Es war diese ganze Internetblase ist einfach mit einem riesigen Knall geplatzt. Zu dem Zeitpunkt war ich gerade wieder bei diesem Schweizer Versicherungsmanager und da waren die auf einmal völlig verbiestert. Ja? Da hatte es gar keinen Unterhaltungswert mehr. Plötzlich sind sie da richtig hochgegangen, richtig wütend geworden, weil jetzt war es ja auf einmal ernst. Ja? Und das war sozusagen immer gemerkt, was für eine Art von Wahrnehmung das ist. Also richtig eben ganz eng am eigenen Horizont. Und dann war plötzlich, hat man richtig gemerkt, die Einladungen ziehen an, aha, da ist was mit einer radikalen Krisentheorie. Dann, was ist dann passiert? Der Ereignishorizont hat sich wieder verändert. Der amerikanische Notenbankpräsident Alan Greenspan hat seine berühmte Dollarschwemme entfesselt. Also die US-Notenbank hat Dollars gedruckt, noch und nöcher, hat über diese Geldpolitik, diese fast Nullzinspolitik, die damalige Rezession sozusagen überwunden. Es war ja auch nur ein Segment dieser Finanzblasenökonomie, speziell dieser neue Markt, diese eben Internet-Hype, ja, diese Internet-Kitchen mit Börsenkapitalisierungen in der Größenordnung von VW. Ja, und dann hieß es auf einmal, ja, jetzt geht es doch wieder aufwärts. Plötzlich innerhalb von 2-3 Jahren war plötzlich die Rede von einem neuen Wirtschaftswunder. Nicht? Und China zieht an, die neue Lokomotive der Weltwirtschaft, hieß es damals schon, riesige Wachstumsraten, also jetzt geht's los. Nicht? Und schon ist die Wahrnehmung der radikalen Krisentheorie wieder in den Keller gegangen. Nicht? Also sozusagen, ach Gott, kann man abwinken, hat sich doch wieder mal nicht bestätigt. Ja, und dann kam eben der Herbst 2008 wieder ein noch größerer Knall, der größte bisher. Es hieß dann, das sei die größte Finanzkrise der letzten 12 Jahre, der letzten 40 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, die größte seit der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre. Und auf einmal ging es wieder nach oben. Nicht? Also es war eigentlich richtig zum Lachen. Nicht? Die Wahrnehmung der radikalen Krisentheorie kam wieder sozusagen in Mode. Ja, und inzwischen hat es sich ja schon wieder gedreht. Ne? Haben wir in Deutschland zumindest, obwohl es ringsum ja gar nicht so gut aussieht in der Eurozone, in Deutschland schon wieder die Rede von einem neuen Wirtschaftswunder. Krise ist abgehakt, es kommt das deutsche Jahrzehnt, ein goldenes Jahrzehnt, China hat die Weltwirtschaft rausgerissen und so weiter und so fort. Ich habe das jetzt nur so erzählt, um zu zeigen, was für eine Wahrnehmungsstruktur das ist. Das ist etwas, was man als zusammenhanglose Wahrnehmung bezeichnen kann. Und wenn man das mit einem Begriff, mit einem philosophischen oder methodologischen Begriff bezeichnen will, dann ist es ordinärster Positivismus. Und Positivismus jetzt in einem ganz simplen Sinne, wie das der Philosoph Ludwig Wittgenstein mal gesagt hat, die berühmte Formulierung, die Welt ist alles, was der Fall ist. Und dann ist immer was Neues der Fall. Nicht? Erst war der Fall der Börsenhype der 90er Jahre, dann war der Fall des Platzen der New Economy, Krise. Dann war der Fall Aufschwung, dann war der Fall größte Krise angeblich, und jetzt wieder der Fall, neuer Aufschwung und die Krise soll vorbei sein. Das heißt, diese positivistische Wahrnehmung, auch in der Wissenschaft, gerade auch in der ökonomischen Wissenschaft, die geht immer von dem jeweiligen Fall aus. Eigentlich eine Wahrnehmungsstruktur, ich habe das inzwischen nachgelesen, ist eigentlich ziemlich witzig, eine, die man einerseits postmodernen Jugendlichen nachsagt, die sich nicht mehr konzentrieren können auf Zusammenhänge, und andererseits Demenzkranke, ne, die auch so eine Wahrnehmungsstruktur haben, dass sozusagen sofort vergessen wird, was so eben noch gewesen ist. Ja. Und diese Struktur, das ist dieses sozusagen auf die Spitze getriebene positivistische Denken, ein zusammenhangloses. Und worum es mir dann natürlich geht oder worauf diese radikale Krisentheorie fußt, auch im Rückgriff auf die marxische Theorie, das ist das genaue Gegenteil, der Versuch, innere Zusammenhänge zu entwickeln, zu sehen, zu analysieren und ihnen einen Begriff zu geben. Und das findet natürlich auf mehreren Ebenen statt. Die eine Ebene, das ist eben diese Logik des Kapitals, diese Logik seiner inneren dynamischen Entwicklung und das Verständnis von Kapitalismus nicht als ein statisches System, sondern als ein historischer Prozess. Das ist das erste Gesellschaftssystem in der Geschichte, das auf seiner eigenen inneren Dynamik beruht, das sozusagen prozesshaft an sich und seinem Wesen nach ist. Und da gibt es dann natürlich die Logik dieses Prozesses zu erkennen, also auch sozusagen dieses Kapitalismus als eine Gesamtgeschichte, ein geschichtlicher Prozess. Und die zweite Ebene, das ist die etwas engere, das ist innerhalb dieser Binnengeschichte des Kapitalismus eben der innere Zusammenhang der dritten industriellen Revolution, der Mikroelektronik oder der für mich damit zusammenhängenden Krisenentwicklung dieser dritten industriellen Revolution, also seit Beginn eben der 1980er Jahre. Und das bedeutet, dass die Erscheinungen, all diese sogenannten Fälle, mit denen wir es seither zu tun gehabt haben, die vielen einzelnen Krisenerscheinungen, die Finanzkräche von Japan, Tigerstaaten in Asien, in Skandinavien, das Bankensystem, der Argentinien-Krise, Russland-Krise und so weiter, was es da alles gegeben hat, dann eben dieser Krach der New Economy und eben der jetzige große weltweite Finanzkrach der letzten zwei Jahre. Das alles bildet dieser Theorie und Analyse nach einen inneren Zusammenhang. Das ist nicht unabhängig voneinander, das ist nicht mal das und mal das und mal das, sondern das hat sozusagen einen eigenen inneren Zusammenhang dieser Entwicklung der dritten industriellen Revolution. So. Jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt, was nun diese Logik angeht. Was ist nun der grundlegende innere Selbstwiderspruch des Kapitalismus in seiner Dynamik? Um diesen Begriff des Widerspruchs kurz aufzugreifen, für den traditionellen Marxismus war der sogenannte Grundwiderspruch, das hat man in der DDR zum Beispiel auswendig lernen müssen, der Grundwiderspruch des Kapitalismus bestand zwischen gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung. Und das ist aus der Sicht der Theorie oder Interpretation der marxischen Theorie, die ich vertrete, ist das eine völlig verkürzte, in gewisser Weise selber positivistische Wahrnehmung. Nämlich, es wird das Augenmerk darauf gerichtet, nicht, was ist das eigentlich, das Kapital, sondern wer hat was davon? Zu wessen Nutz und Frommen findet es statt? Und das ist natürlich dann zu Nutz und Frommen der Kapitaleigner, die sich den berühmten Mehrwert krallen und aneignen, und die Lohnarbeiterklassen, die gehen da leer aus, beziehungsweise werden eben ausgebeutet, und sozusagen die spontane Reaktion auf dieses Verständnis ist dann, sowas wie Verteilungsgerechtigkeit herzustellen oder überhaupt die Kapitalisten zu enteignen und die ganze Chance dann in eigener Regie weiterzumachen. Das ist allerdings gerade nicht Marx, sondern bei Marx ist eben sozusagen ein Unterschied von dem Kapital und den Kapitalisten. Die Kapitalisten, das sind bloße Funktionäre oder, wie Marx sich ausgedrückt hat, Charaktermasken, und zwar Funktionäre eines historisch entstandenen, aus blinden Prozessen heraus entstandenen, irrationalen Selbstzwecks. Kapital ist ein Selbstzweck, Marx hat dafür den Ausdruck, Selbstzweck des abstrakten Reichtums, aus einem Euro zwei machen. Das ist sozusagen kein Nutzenkalkül von irgendjemand, sondern das ist allen beteiligten Funktionssubjekten als Logik dieses Selbstzwecks vorausgesetzt. Und Marx hat noch einen Ausdruck, den die meisten traditionellen Marxisten immer nicht gerne hören. Er hat das Ganze bezeichnet in seinem Funktionsmechanismus quasi wie eine gesellschaftliche Maschine, als das automatische Subjekt der Gesellschaft. Also diese endlose Verwertungsbewegung, von der letztlich niemand wirklich was hat, die ihrem Wesen nach destruktiv ist, die auch nicht dazu führt, dass der berühmte Mehrwert von den Kapitalisten verknuspert und verfressen und versoffen wird, sondern dass der Mehrwert größtenteils reinvestiert werden muss, um diese Verwertungsbewegung als Selbstzweck endlos am Laufen zu halten. Also das ist eine völlig andere Wahrnehmungsweise, Sichtweise, was Kapitalismus ist. Und daraus erst öffnet sich der Blick auf die inneren Widersprüche, Funktionswidersprüche dieser gesellschaftlichen Maschine. Und worin besteht dann aus dieser Sicht der Grundwiderspruch? Er besteht im Folgenden. Das, was hier diese Verwertungsbewegung ausmacht, aus einem Euro zwei machen, von der Erscheinungsweise her, diese Kapitalverwertung ist nichts anderes als sozusagen abstrakte Arbeit, so nennt das Marx, die Verausgabung abstraktifizierter menschlicher Energie in diesen betriebswirtschaftlichen Funktionsräumen, die Verausgabung von Nerv, Muskel, Hirn an sich, die Reduktion auf diese Abstraktion, das selber zum Selbstzweck zu machen, das dann in der, von der Erscheinungsform der Waren- und Geldform her sozusagen sich in dieser Geldkapitalform ausdrückt. Aber das Wesen der Sache, die Substanz, wie das Marx dann nennt, er hat hier, denke ich, richtigerweise letztlich aristotelischen Substanzbegriff, ja, die Substanz des Kapitals ist diese abstrakte Arbeit, die Verausgabung menschlicher Energie. Und worin besteht jetzt, das ist letztlich sozusagen das, was hinter dem Geld und dem Verwertungsprozess steht. Und worin besteht jetzt der Selbstwiderspruch? Darin, dass die Dynamik dieses Systems in Gang gehalten wird durch die universelle Konkurrenz. Und was bedeutet die universelle Konkurrenz? Dass die einzelnen Kapitalien müssen sich auf dem Markt behaupten. Das wiederum bedeutet, sie müssen, um sich auf dem Markt behaupten zu können, billiger anbieten als ihre Konkurrenten. Um billiger anbieten zu können, muss man die Produktivität steigern. Um die Produktivität zu steigern, muss man, wie Marx das nennt, wissenschaftlich-technische Agenzien anwenden. Also die Verwissenschaftlichung der Produktion, die berühmte. Und Verwissenschaftlichung der Produktion heißt eben, einen immer größeren technischen Apparat aufbauen, der zwischen die menschliche Arbeitskraft und die Natur geschoben wird. Und das bedeutet in Salon Run, menschliche Arbeitskraft wird überflüssig gemacht, in immer wachsendem Ausmaß. Und das ist natürlich ein Selbstwiderspruch. Wenn Kapitalismus nichts anderes ist als der Selbstzweck abstrakten Reichtums, dessen lebendige Substanz die Verausgabung menschlicher Arbeitskraft ist, die Konkurrenzvermittlung aber die Kapitalien dazu zwingt, qua Produktivkraftentwicklung menschliche Arbeitskraft überflüssig zu machen, dann heißt das letztendlich, das Kapital entwertet sich selbst in einem objektiven Prozess oder es entsubstantialisiert sich. Ja? Und mir ist schon manchmal der naive Einwand gemacht worden, ja wissen die das denn nicht? Ja? Wenn sie das wüssten, dann könnten sie doch sagen, nee, dann entwickeln wir die Produktivkräfte nicht so toll, dass wir da sozusagen schließlich selber zu Fall kommen. Aber es ist natürlich, ich habe schon gesagt, eine Maschine, ein automatisches Subjekt, ein Funktionszusammenhang, der allen beteiligten Subjekten vorausgesetzt ist. Und auf den niemand sozusagen Einfluss hat, es sei denn, man macht sich das bewusst und schafft diesen verrückten Selbstzweck ab. Ja? Aber wie diese Konkurrenz funktioniert, das geht ungefähr so, dass, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, wenn man nur den ersten Band des Kapital liest von Marx, dann könnte man meinen, sozusagen jedes einzelne Kapital, das produziert einen Mehrwert über die Verausgabung menschlicher Arbeitskraft, dieser Mehrwert steckt dann sozusagen oder wird repräsentiert von den Waren, die da produziert worden sind. Dann werden die Waren auf dem Markt verkauft. Und dann realisiert das Kapital den Mehrwert, den es produziert hat. Und genau so ist es nicht. Weil nämlich es keine Aufsummierung von einzelkapitalistischer Mehrwertproduktion ist, sondern es handelt sich um einen gesamtgesellschaftlichen, gesamtkapitalistischen Prozess. Die einzelnen Unternehmen, die Arbeitskraftverausgabung organisieren, die in den Waren sozusagen sich niederschlägt oder von denen repräsentiert wird, das sind nicht ihre eigenen Waren, sondern diese verausgabte menschliche Energie, die wird aggregiert zu einer gesellschaftlichen Gesamtmasse, zu einer gesamtgesellschaftlichen Mehrwertmasse. Die ist unsichtbar, die steckt in der Gesamtmasse der Waren, wird von denen repräsentiert. Wie groß die quantitativ ist, weiß kein Mensch. Es gibt ja keine bewusste Planung dieser ganzen Veranstaltung. Und jetzt sorgt die Konkurrenz dafür offenbar, dass die einzelnen Unternehmen, in denen sie in der Konkurrenz sich bewähren müssen, sich einen Teil dieser gesamtgesellschaftlichen Mehrwertmasse aneignen. Also gerade nicht den Teil, der in ihren eigenen vier Wänden produziert worden ist, sondern den Teil, den sie sich qua Behauptung der Konkurrenz ergattern können, den sie auf sich ziehen können. Und was bedeutet das nun? Es bedeutet, dass in der Konkurrenz diejenigen Unternehmen am erfolgreichsten sind, die am meisten die Produktivkraft entwickeln, die am billigsten anbieten können, die deswegen von der sozusagen aktuellen Mehrwertmasse sich darüber den größten Teil aneignen können. Aber indem sie dann durch die Produktivkraftentwicklung Arbeitskraft überflüssig machen und natürlich alle anderen in der Konkurrenz nachziehen, dann dasselbe machen müssen, sind gerade diejenigen, die erfolgreichsten Unternehmen in der Konkurrenz, diejenigen, die die Substanz des Mehrwerts der gesamten Veranstaltung am meisten untergraben, die die zukünftige Mehrwertproduktion am meisten untergraben. Das ist sozusagen diese innere, selbstwidersprüchliche Logik des Kapitals. Und da kann keiner raus, kein Manager hat natürlich auch überhaupt den geringsten Begriff davon, was das hier gesamtgesellschaftlich bedeutet. Jeder hat ja nur seine normierte betriebswirtschaftliche Brille auf und sagt, aha, da kann ich mich behaupten in der Konkurrenz, also mache ich das. Welche Folgen das für die Zukunft hat des Kapitalismus, das darf ihm nichts angehen. So, jetzt kann man sagen, dritter Punkt, jetzt komme ich zum historischen Kompensationsmechanismus. Ja, das ist ja recht und schön, was du da erzählst. Logisch kann man das vielleicht nachvollziehen. Aber wie ist es denn empirisch und historisch? Der Kapitalismus hat seit Beginn der Industrialisierung mindestens 200 Jahre auf dem Buckel. Und dauernd ist die Produktivkraft entwickelt worden und zusammengebrochen ist er nicht und ist auch lange Zeit war nichts zu sehen von der inneren Schranke, sondern es gab zwar Krisen, aber die Krisen wurden immer wieder überwunden und auf ein neues ging es dann. Nicht? Die Akkumulationsbewegung hat sich erneuert. Und das kann, so sagen auch viele Marxisten, das kann irgendwie endlos so weitergehen. Nun, was ist der Grund, dass es erstmal lange Zeit weitergegangen ist? Ich habe das eben, so die Überschrift von diesem Punkt, als historischen Kompensationsmechanismus bezeichnet. Und zwar hat es zwei Aspekte. Der erste Aspekt, da mache ich jetzt ganz kurz, weil das morgen von Klaus Weber-Ortlieb ausführlicher behandelt wird, das ist der berühmte relative Mehrwert. Bitte nicht erschrecken, das ist so kompliziert ist die Sache gar nicht. Mehrwert ist also, wie ich schon angedeutet habe, die Verausgabung menschlicher Energie, die Arbeitskraft, die sozusagen den Wert schöpft, die dann als bestimmte Zeit, Arbeitszeitmenge von der Gesamtmenge der kapitalistisch produzierten Waren repräsentiert wird. Nun ist aber so, natürlich müssen die Lohnarbeiter ja irgendwie leben. Ne? Die kapitalistische Logik hat immer sozusagen den Daumen da drauf, möglichst auf niedrigem Niveau das Lohneinkommen zu halten, weil damit auch die Kosten der Arbeitskraft als Ware niedrig gehalten werden. Und diese Kosten, die muss die Arbeitskraft, ihre eigenen Kosten, muss sie ja erstmal einspielen. Ne? Also ihre eigenen Lebenskosten muss ich erstmal einstellen, muss ich erstmal Wert produzieren, bevor die Produktion von Mehrwert anfangen kann. Das heißt, ein Teil des Arbeitstags, das ist immer bloß die Arbeit für die Reproduktionskosten der Arbeitskraft. Und der andere Teil des Arbeitstags, das ist erst die Mehrwertproduktion. So, und was hat jetzt auch darauf, abgesehen davon, dass dieses Lohnniveau natürlich ständig umkämpft ist und je kampfschwächer die Lohnarbeiter sind, desto dreckiger geht es ihnen natürlich mit dem Lohn, desto geringer ist eben diese Höhe, die Kosten ihrer wahre Arbeitskraft. Aber davon sehe ich jetzt erstmal ab, sondern was für eine Wirkung hat die Produktivkraftentwicklung auf diesen Zusammenhang. Und da sagt Marx dann, diese Produktivkraftentwicklung hat ja den Zweck, zur Verbilligung zu führen, damit man in der Konkurrenz sich durchsetzen kann. Wenn das jetzt alle machen, dann verbilligen sich gesamtgesellschaftlich gerade auch die Waren des täglichen Bedarfs, die in den Konsum der LohnarbeiterInnen eingehen. Und was bedeutet das? Rein objektiv, jetzt unabhängig von den Kämpfen um die Lohnhöhe, rein objektiv sinkt der Wert der wahre Arbeitskraft. Die Lohnarbeiter können vielleicht sogar dieselbe Menge von Waren konsumieren, vielleicht sogar eine größere Menge von Waren. Es geht ja nicht um die Warenkörper oder die Menge der Waren, wie es für die Bedürfnisse sozusagen aussieht, sondern es geht um die Repräsentanz von Wert und Mehrwert. Und wenn die Kosten der wahre Arbeitskraft sinken, wenn die billiger gekauft werden kann, dann bedeutet das, in dem kapitalistischen Arbeitstag sinkt der Anteil der Lohnkosten, die die Arbeitskraft erstmal einspielen muss, und es steigt relativ der Anteil der Mehrwertproduktion. Es bleibt derzeit für die Produktion dieses Mehrwerts. Und das nennt Marx die relative Mehrwertproduktion, weil eben der relative Anteil des Mehrwerts an der gesamten Wertproduktion pro Arbeitstag steigt. Ja, das ist ein Aspekt eines Kompensationsmechanismus. Dieselbe Produktivkraftentwicklung, die Arbeitskraft überflüssig macht, steigert aber gleichzeitig den relativen Mehrwert. Und jetzt kommen dann bestimmte Marxisten, übrigens auch neuere, die berühmte neue Marx-Lektüre, hat vielleicht mancher schon was davon gehört, etwa Michael Heinrich, der also sozusagen als Widerpart unserer Krisentheorie in der momentanen Diskussion figuriert, der sagt dann, naja, dann schauen wir uns das an. In den Grundrissen, das ist eine Vorarbeit zum Kapital, da hat Marx noch ungefähr das gesagt, was ihr jetzt sagt. Also es gibt diese Grenze. Und er hat sogar den Ausdruck verwendet, da bricht, wenn hier ein Kulminationspunkt erreicht wird, im überflüssig machen von Arbeitskraft, bricht die auf dem Tauschwert beruhende Produktionsweise zusammen. Und dann, sagt der gute Michael Heinrich, dann hat der Marx aber ja entdeckt, ja, es gibt ja den relativen Mehrwert. Dieselbe Entwicklung, die führt zur Erhöhung des relativen Mehrwerts und damit ist die Sache gegessen. Ja? Nun, mein Argument ist jetzt, die Sache ist damit eben gerade nicht gegessen. Denn diese Erhöhung des relativen Mehrwerts, die bezieht sich ja bloß auf pro einzelne kapitalistisch anwendbare Arbeitskraft. Und es kommt aber jetzt nicht bloß darauf an, für die Produktion des Mehrwerts, wie groß der Anteil des Mehrwerts pro Arbeitskraft am Arbeitstag ist. Das ist nur ein Aspekt davon. Die zweite Frage ist natürlich, wie groß ist die Gesamtzahl der Arbeitskräfte, die unter dieser fortschreitenden Produktivkraftentwicklung vom Kapital noch angewendet werden kann. Also wenn man das mathematisch ausdrücken wollte, hätte man hier zwei gegenläufige Bewegungen. Auf der einen Seite wird die Produktion von Wert und Mehrwert unterhöhlt durch das Überflüssigmachen von Arbeitskraft. Es wird weniger Arbeitskraft gebraucht für dieselbe Produktion oder für sogar erweiterte Produktion bestimmter Waren. Und auf der anderen Seite erhöht sich pro einzelne Arbeitskraft durch dieselbe Entwicklung dieser sogenannte relative Mehrwert, der Anteil des Mehrwerts am Gesamtarbeitstag. Das heißt, es ist schon rein von dieser Logik her durchaus denkbar, dass eine Produktivkraftentwicklung erreicht wird, in der die Erhöhung des relativen Mehrwerts pro einzelne Arbeitskraft gar nichts mehr nützt, weil die Gesamtzahl der noch anwendbaren Arbeitskräfte zu stark vermindert wird. Ja. Dieser Punkt, in dem der relative Mehrwert, die Steigerung nichts mehr nützt, der ist in der Vergangenheit auch noch nicht erreicht worden. Denn es gab einen zweiten Aspekt dieses historischen Kompensationsmechanismus, nämlich diese Verbilligung von der Konkurrenz erzwungen, die hat ja gleichzeitig die Märkte erweitert und damit die Produktion erweitert. Es gingen bestimmte Waren, zum Beispiel die vorher Luxuskonsum wie Appartement waren, die gingen in den sogenannten Massenkonsum ein. Paradebeispiel das Auto. Durch die Produktivkraftentwicklung der sogenannten zweiten industriellen Revolution und der verbunden mit dem Namen Henry Ford, dem US-Automobilfabrikanten, wird manchmal die ganze Etappe dieses Kapitalismus, die damit verbunden war, als Fordismus bezeichnet. Da wurden durch Anwendung von Fließband, Werkzeugmaschinen, Rationalisierung, berühmtes Stichwort Rationalisierung der Anwendung von Arbeitskraft in den Funktionsabläufen im Betrieb, wurde die Produktivkraft so stark gesteigert, ja, dass zwar pro einzelnes Auto viel weniger menschliche Energie aufgewendet werden musste, viel weniger Verausgabung von Arbeitskraft nötig war, aber diese Verbilligung und explosionsartige Erweiterung der Märkte, damit der Produktion und des Absatzes durch die Verbilligung, die hat unterm Strich dazu geführt, dass absolut gesehen sogar wieder mehr Arbeitskräfte benötigt wurden, um diese erweiterte Produktion in Gang zu halten. Und auch da, das ist übrigens ein Argument, das gar nicht so oft in der Krisentheorie so richtig gewürdigt wird. Meistens kommt man nur auf den relativen Mehrwert. Ich habe gerade versucht zu begründen, warum das unzureichend ist. Da gab es also, das war eben sozusagen das berühmte Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg, alle beiden Aspekte dieses Kompensationsmechanismus haben da gegriffen. Die Produktivkraftentwicklung hat den relativen Mehrwert gesteigert, wie ich gerade skizziert habe, und gleichzeitig hat die ungeheure Expansion dieser Industrie, Autoindustrie, Haushaltselektrik, Unterhaltungselektronik und so weiter, hat eine riesige Masse zusätzlicher Arbeitskraft in die kapitalistische Maschine eingesaugt. Und da hat man gedacht dann, ja, das geht immer so weiter, das ist eine Gesetzmäßigkeit. Ja. Nun, auch da ist der Punkt denkbar, dass eben diese kapitalistische Expansion nicht linear so weitergeht, sondern dass eine Qualität von Produktivkraftentwicklung erreicht wird, in der tatsächlich die Expansion der Anwendung von Arbeitskraft zurückgeht und langsam erlischt. Und man kann es empirisch, konnte man das feststellen, am Beispiel der Computerindustrie und der neuen Kommunikationstechniken. Da war es nämlich so, da hat einerseits dasselbe stattgefunden wie beim Auto, ja? Also die Konkurrenz und die Produktivkraftentwicklung, gerade in der Mikroelektronik, hat das Zeug ungeheuer verbilligt. Bis heute, die Verbilligungsprozesse gehen ja weiter. Aber die daraus folgende erweiterte Produktion, eine sprunghafte Erweiterung der Märkte, hat nicht mehr eine ebenso sprunghafte Erweiterung der Anwendung von Arbeitskraft mit sich gebracht. Also die Produktivkraftentwicklung, um es mal simpel auszudrücken, ist schneller gelaufen, hat mehr Arbeitskraft überflüssig gemacht, als durch die Erweiterung der Märkte qua Verbilligung zusätzlich hätte absorbiert werden können. Und da tritt dann natürlich genau der Punkt ein, dass dann auch diese Produktion des relativen Mehrwerts nichts mehr nützt. Wenn zu viel Arbeitskraft überflüssig wird, dann nützt die Steigerung des Mehrwertanteils nur einzelne Arbeitskraft eben dann auch nichts mehr. So, jetzt habe ich schon vorweggenommen, sozusagen, was ich für mich mit der dritten industriellen Revolution verbunden ist. Jetzt kommt aber noch mal kurz, als kleiner Exkurs, weil das dazugehört, der tendenzielle Fall der Profitrate. Was hat es mit dem, was ich da jetzt skizziert habe, zu tun? Nun, die Profitrate, das ist das Verhältnis der gesamten Vorauskosten des Kapitals. Man kann das als auf das Gesamtkapital beziehen, aber auch auf ein Einzelkapital. Die gesamten Vorauskosten zu dem Mehrwert. Ne? Das ist dann der Profit. Und die gesamten Vorauskosten, das ist natürlich die Kosten für die eingekaufte Arbeitskraft, aber auch die Kosten für die eingekauften Produktionsmittel. Und mit zunehmender Verwissenschaftlichung der Produktion, mit zunehmender Anwendung von Technik, steigt der relative Anteil dieses technischen, dieses toten Sachkapitals an dem einzelnen Kapital, man kann das auch im Geldkapital beziehen von beliebiger Größe, sagen wir 1 Million Euro, ja. Von diesen 1 Million Euro steigen die Kosten, die also ein Kapital einsetzt, ja. Geldkapital ist die kapitalistische Produktion eingesetzt wird, da steigt der relative Anteil von dieser 1 Million Euro von den Kosten für das Sachkapital, für Maschinen, Steuerungsaggregate und so weiter, steigt historisch relativ an. Und der Anteil der Arbeitskraft, der Kosten für die Arbeitskraft, sinkt relativ. Was bedeutet das aber? Das bedeutet, da ja allein die Arbeitskraft Mehrwert produziert, Neuwert überhaupt produziert, ihre eigenen Kosten einspielen muss und den Mehrwert produzieren muss, das bedeutet, dass die Profitrate, das heißt dieses relative Verhältnis von Gesamtkosten, dieser 1 Million Euro, zu dem, was an Mehrwert produziert wird, sinkt. Das ist eine rein relative Größe. Das hat übrigens ein österreichischer Autor, der ursprünglich auch mal in Richtung Wertkritik gemacht hat, sich dazu davon aber inzwischen verabschiedet hat, ist vielleicht mal so bekannt, der gute Exner, der hat mir also vorgeworfen, ich würde meine ganze Argumentation ursprünglich aufbauen auf diesen Fall der Profitrate, wo er offensichtlich schon den ersten Text von vor 25 Jahren nicht gelesen oder nicht genau gelesen hat, denn das Argument da ist ja ein ganz anderes. Das Argument lautet nämlich, die Profitrate, der Fall der Profitrate, Marx spricht von einer Tendenz, einer historischen Tendenz, der drückt nur relativ, wie der Name schon sagt, eine Rate ist eine relative Beziehung, ein relatives Verhältnis, der drückt nur relativ das dahinter steckende Problem der Krisendynamik aus. Aber, wenn wir jetzt auf den Kompensationsmechanismus zurückkommen, den ich gerade vorher skizziert habe, solange das Kapital expandiert als Ganzes, ja, kann trotz fallender Profitrate die gesamtgesellschaftliche Mehrwertmasse, die identisch ist mit der Profitmasse, die kann trotzdem steigen. Ne? Es kann ja sein, dass eben, wenn vorher 1 Million Euro Geldkapital eingesetzt worden sind, dann werden jetzt in dieser Expansionsbewegung eben 2, 3, 4 Millionen Euro zusätzlich eingesetzt. Und damit dann kompensiert dieser Profitratenfall durch das weitere Steigen der Profitmasse. Ist eine etwas ungemütliche Angelegenheit, weil ja ein immer größeres technisches Aggregat in Bewegung gesetzt werden muss, aber es hat zumindest zeitweilig funktioniert. Und das Argument der radikalen Krisentheorie ist natürlich, wenn dieser historische Kompensationsmechanismus erlischt, wenn die Wegrationalisierung von Arbeitskraft und Produktivkraftentwicklung schneller läuft als die Expansion der Märkte und damit eben keine zusätzliche Arbeitskraft mehr eingesaugt werden kann, dann ist das Problem nicht bloß der Fall der Profitrate, sondern der Fall der tatsächlich gesamtgesellschaftlichen Mehrwert- und damit Profitmasse. Und wenn der Punkt erreicht ist, dann ist eben diese innere Schranke auch erreicht. Weil dann ist es eben sozusagen die Implosion die Entsubstantialisierung des Kapitals wirkt sich aus als Fall der realen Profitmasse. So rum ist also das Argument. So, und jetzt komme ich zu dem fünften Punkt, das ist nämlich, was hat das zu tun mit der historischen Expansion des Kreditsystems? Das ist bei Marx selber nur angedeutet im dritten Band des Kapital. Es ist eben ein Fragment, also ist die Kapitaltheorie und Analyse von Marx ist eben nicht vollendet, sondern der dritte Band von Engels herausgegeben, das sind ja Fragmente, die zusammengestellt worden sind, das ist also nicht zu Ende ausgeführt. Und außerdem war im 19. Jahrhundert, Mitte, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, als Marx die Theorie entwickelt hat, waren bestimmte Entwicklungen noch nicht so weit gediehen, dass sie sozusagen augenfällig geworden wären. Was heißt also mit der steigenden und wachsenden Bedeutung des Kreditsystems auf sich? Nun, ich möchte jetzt nochmal das Augenmerk richten auf diesen steigenden Einsatz von Sachkapital. Maschinen, Steuerungsaggregate und so weiter, die Verwissenschaftlichung der Produktion. Die Kosten dafür steigen auch. Ist ja klar, wenn man mehr Maschinen einsetzt und mehr technisch-wissenschaftliche Ergänzungen, dann steigen die Kosten auch. Das macht ja der steigende Anteil eben diese Kosten für das Sachkapital aus. Dieses Sachkapital, das sind tote Kosten, es sind Vorauskosten, die bloß Wert übertragen, nicht? Von der vergangenen abstrakten Arbeit, die da von diesen Maschinen repräsentiert wird, aber diese Maschinen, die geben ja kein gesellschaftliches Verhältnis ein, nicht? Das ist die fetischistische Vorstellung, sondern die einzige neue Wertschöpfung gegeben von der Arbeitskraft aus. Damit, das bedeutet nun, dass ein ziemliches Missverhältnis allmählich entsteht. Und das kann man sogar in der bürgerlichen Statistik wiederfinden. Zwar nur indirekt, denn wie gesagt, empirisch kann man das alles nicht genau feststellen, weil die Quantität der Wert- und Mehrwertproduktion hinter den Rücken der kapitalistischen Instanzen vorgeht, weil sie eben diese gesamtgesellschaftlich geplante und bewusste Vermittlung nicht gibt. Aber es gibt eine Größe in der bürgerlichen Statistik, das ist die sogenannte Kapitalintensität. Daran kann man das indirekte Problem ablesen. Und zwar bezeichnet diese Kapitalintensität die Kosten pro Arbeitsplatz, durchschnittlich in einer Nationalökonomie, einer kapitalistischen. Was ist damit gemeint? Es sind die Kosten an Maschinerie, Rohstoffen, Technik, Steuerungsaggregaten und so weiter, die anfallen, damit überhaupt nur eine einzige Arbeitskraft rentabel angewendet werden kann. Und grobe Übersicht, man kann das sehr diffizil in den Statistiken nachverfolgen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die Größenordnung ungefähr, jetzt mal grob inflationsbereinigt gerechnet, einige tausend Euro. Auf dem Höhepunkt der fordistischen Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Automobilindustrie und so weiter, als es anfing, da lag die Größenordnung bei ungefähr 30.000 bis 60.000 Euro. Und im Zuge der dritten industriellen Revolution der Mikroelektronik sind die Kosten pro Arbeitsplatz auf mehrere hunderttausend Euro bzw. bis zu 1 Million Euro in fortgeschrittenen Industrien gestiegen. Jetzt kann man sich ausmalen, was das bedeutet. Die Vorauskosten, die toten Vorauskosten für das Kapital, die steigen beständig an und es wird ein Punkt erreicht, wo sie immer weniger aus laufenden Profiten bezahlt werden können. Der Punkt ist schon im Lauf des 20. Jahrhunderts erreicht worden. Und was heißt das? Um überhaupt noch weitere Mehrwertproduktion in Gang setzen zu können, müssen die einzelnen Kapitalien sich Geldkapital im Bankensystem leihen. Im Bankensystem ist das gesamte momentan brachliegende Geldkapital der Gesellschaft konzentriert, von den Sparguthaben der Lohnabhängigen angefangen bis hin zu den aufsummierten Reservefonds der einzelnen Kapitalien, Geldvermögen, die angehäuft worden sind und so weiter. Und dieses sich leihen von Geld, das wird benötigt, um eben die toten Vorauskosten, die ständig steigenden, für dieses wissenschaftlich-technische Aggregat überhaupt finanzieren zu können. Da kommt also sozusagen schon ein Widerspruch zum Vorschein, der ein bisschen ahnen lässt, dass dieser historische Kompensationsmechanismus, den ich geschildert habe, dass der nicht ewig weitergehen kann. Zunächst mal muss man festhalten, was der Kritik eigentlich ist. Kritik bedeutet nichts weiter als Vorgriff auf zukünftigen Mehrwert oder Vorgriff auf zukünftige von Mehrwertproduktion abgeleiteten Einnahmen, Geldeinnahmen. Also das Produktionskapital, das sich Geld leiht, um seine Vorauskosten weiter finanzieren zu können, das muss von seinem zukünftigen Mehrwert einen Teil an das Bank- oder Finanzkapital abgeben. Es muss den Preis für das geliehene Geldkapital zahlen, das ist der Zins, der schwankt, darauf kann ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen, und es muss dieses geliehene Geldkapital irgendwann tilgen. Also Verzinsung und Tilgung, das wird vom zukünftigen Mehrwert abgezogen. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn dieser Vorgriff immer weiter in die Zukunft geschoben wird, wird die ganze Sache in die Kreditketten immer länger werden, immer größerer Teil der Vorauskosten nur noch mehr kreditfinanzierbar ist, dann wird das ganze System brüchig. Und es hat nichts zu tun mit irgendeinem bösartigen Finanzkapital, irgendwelchen gierigen Spekulanten, was weiß ich alles, sondern es hat schlicht was damit zu tun, dass diese innere Schranke, von der ich dauernd geredet habe, dass die aufscheint. Zunächst mal aufscheint in der Gestalt, dass die toten Vorauskosten immer schlechter finanzierbar sind und deswegen dieser Vorgriff auf die Zukunft immer größer im Maßstab gemacht werden muss. Und wenn man sich das so anschaut, kulminiert ist dieser Prozess in der Tat seit Beginn der dritten industriellen Revolution, als nach meiner These ja diese historische Expansion des Kapitals zum Stehen gekommen ist, mehr Arbeitskraft überflüssig gemacht wird, als zusätzlich rentabel reabsorbiert werden kann. Daraus dann der Zugriff auf immer mehr zukünftigen Mehrwert, eine völlig imaginäre Angelegenheit, diese Schuldengebirge, die aufgetürmt worden sind und auf deren Basis dann auch die berühmten Finanzblasen entstanden sind, also die fiktiven Preissteigerungen von Aktien und Immobilien, Finanztiteln, Eigentumstiteln. Ja, und das, was wir jetzt erlebt haben, 2008, das war nach einer langen Kette von Finanzkrisen, die das Ganze schon angedeutet haben, wirklich sozusagen das Platzen dieser Verschuldungs- und Finanzblasen im großen Maßstab. Das heißt, es wurde deutlich, dieser Vorgriff auf zukünftigen Mehrwert, der ist völlig irreal geworden, ist eigentlich nicht mehr finanzierbar. Das hieße de facto, eigentlich müsste die kapitalistische Produktion größtenteils stillgelegt werden. Nicht, weil die Ressourcen nicht mehr da wären. Die Arbeitskraft ist da, die Qualifikationen sind da, die Naturstoffe sind da. Das kann man durchdeklinieren, auch in alle abgeleiteten sekundären Bereiche, etwa die medizinische Versorgung, die Krankenhäuser und so weiter. Alles da, aber es geht nicht mehr durch das Nadelöhr dieses verrückten Selbstzwecks aus einem Euro zwei machen, dieses Selbstzweck des abstrakten Reichtums, wie Marx es genannt hat. So, was tun wir jetzt? Ne? Und wer kommt dann sozusagen mit dicken Bizeps wieder, nachdem er vorher sozusagen als der historische Depp und Schwächling behandelt worden zu sein schien, nämlich der Staat. Der Staat als Deus ex machina. Der schnürt jetzt die Rettungspakete. Dazu muss man jetzt mal fragen, welche Kompetenz hat eigentlich der Staat? Ja? Lässt denn das Kapital, dieses automatische Subjekt, einfach vor sich hin prozessieren? Und wenn die Sache richtig in die Scheiße geritten ist, dann kommt man und sagt, hallo Jungs, habt ihr wieder alles kaputt gemacht, aber ich komme jetzt und ich ziehe es euch wieder an Land, die Sache. Ne? Hat er überhaupt die Kompetenz? Nun, meine These ist, er hat sie prinzipiell nicht. Und zwar sind es mal zwei Punkte. Erstens mal, wo hat der Staat eigentlich das Geld her, mit dem er Rettungspakete zum Beispiel schnüren kann? Der Staat hat eigentlich nur eine einzige reale Einnahmequelle, das ist die Besteuerung. Die Besteuerung von Einkommen, von Löhnen und Profiten aus realer Mehrwertproduktion. Diese Besteuerung, die verwendet er für seinen Konsum. Egal, ob er damit Rettungspakete schnürt oder Atombomben baut oder Sozialarbeiter einstellt, das ist ökonomisch betrachtet alles Staatskonsum. Staatskonsum ist aber unproduktiv. Das heißt, es ist kein Beitrag zur Mehrwertproduktion, sondern ein Abzug davon. Und da tritt oft eine optische Täuschung ein, wenn der Staat jetzt zum Beispiel hergeht, schöpft von der Mehrwertproduktion Steuern ab, finanziert damit zum Beispiel Straßenbau und dann gibt es Baufirmen, die diese Straßen bauen und die machen ihren Gewinn natürlich, indem sie auch untereinander konkurrieren, das ist in dem Fall um Staatsaufträge und dann sieht es so aus, als wäre das, was die da tun, ein Beitrag zur gesamtgesellschaftlichen Mehrwertproduktion. In Wirklichkeit ist es aber ein Abzug. Wenn man die Finanzierungskette betrachtet, ist es real ein Abzug. Ne? Und das ist natürlich bekannt. Das heißt, schon lange genügt, so wenig wie den einzelnen Kapitalien ihre Profite genügt haben, um die toten Vorauskosten zu finanzieren, so wenig haben den Staat schon im Laufe des 20. Jahrhunderts immer weniger seine realen Steuereinnahmen genügt, um diese Staatsfunktion erfüllen zu können oder sogar in Krisen intervenieren zu können. Was ist die Folge gewesen? Der Staat hat genau wie die Unternehmen, die einzelnen Kapitalien, angefangen, Kredit aufzunehmen auf den berühmten Finanzmärkten. In dem Fall aber, wo er auf die Finanzmärkte geht und sich Geld leiht, ist er genau so ein ökonomischer Akteur wie alle anderen auch. Das heißt, er muss auch dieses Geld verzinsen und tilgen, ne? Dieses Geliehene. Das heißt, es ist damit eigentlich gar nichts gewonnen. Oder mit anderen Worten, was jetzt passiert ist, der Staat hat eigentlich nur sozusagen das Problem von den Finanzblasen und der Verschuldung der Unternehmen verlagert auf seine eigene Verschuldung, auf seinen eigenen Vorgriff auf zukünftige Staatseinnahmen. Und zwar in einer Art und Weise, die exorbitant war in den letzten beiden Jahren, und zwar weltweit. Und zwar, obwohl die Staatsverschuldung ja schon eine ziemliche historische Höhe erreicht hatte. Ja, das heißt, im Grunde ist das eine äußerst prekäre Angelegenheit. Und man kann es dann auch sehen, natürlich kracht es nicht alles sofort runter, aber es gibt auch da die berühmten schwächsten Kettenglieder. Ne? So wie das schwächste Kettenglied in dem ganzen Verschuldungs- und Finanzüberbau die Hypothekenkredite waren in verschiedenen Ländern, so ist es bei den Staatskrediten eben, wo eine Grenze erreicht wird, sind es bestimmte Länder, und das ist jetzt witzigerweise gerade in der Eurozone, nicht? Griechenland, Irland, Spanien, Portugal und so weiter, was zu der Währungskrise des Euro führt mit all den Folgeerscheinungen. Das heißt, hier ist schon sichtbar, dass der Staat die Kompetenz letztlich nicht hat. Er hat selber sich riesige Schuldenberge aufgebürdet, hat mit getrickst und gezaubert, mit Auslagerung von Schattenhaushalten, genauso wie im Bankensystem vorher, ein Schattenbankensystem sich entwickelt hat, um also diese uneinbringbaren, faulen Kredite irgendwie zu verstecken und bis es eben doch gekracht hat. Und genauso geht es jetzt mit dem Staat. Das heißt, diese Bad Banks, diese Staatsgarantien, die dürfen um Gottes Willen niemals fällig werden und alles, was der Staat jetzt subventioniert hat, zum Beispiel General Motors, das sind eigentlich ganz nüchtern, kapitalistisch betrachtet, sind Tote auf Urlaub. Eigentlich hätte General Motors bankrott gehen müssen, der Staat hat das Ganze subventioniert, aber er hat damit selber seine zukünftigen Einnahmen in einem riesigen Ausmaß verpfändet. Und natürlich wird irgendwann diese Überkapazität auch stillgelegt werden. So, und jetzt kommt die letzte Instanz. Wenn der Staat nicht mehr weiter weiß, dann hat er noch einen letzten Zugriff. Und da meinen manche, da hätte er ja dann doch die Kompetenz. Denn der Staat, der kontrolliert ja die Notenbank. Die sind seit über 100 Jahren allesamt staatlich oder mehr oder weniger staatlich organisiert. Die Notenbanken, die das Geld schöpfen, einspeisen in den kapitalistischen Kreislauf und da hat der Staat ja in gewisser Weise, auch wenn er das gesetzlich geregelt hat, aber er kann seine eigenen Gesetze ja auch wieder abschaffen oder er kann sie umgehen, da gibt es nun sozusagen scheinbar die Möglichkeit, die Notenbank, die kann einfach Geld drucken. Ja, und das unter die Leute bringen, die Banken, das Kapital, die Konsumenten, alle irgendwie damit füttern, am besten Nullzinspolitik der staatlichen Notenbank, also sozusagen der Bank Bernanke, der jetzt hier US-Notenbankchef, der hat gesagt, notfalls muss man die Dollars mit dem Hubschrauber abwerfen. Das heißt, Kaufkraft produzieren, natürlich durch bestimmte Schleusenmechanismen, es kriegt nicht jeder Obdachlose aus dem Hubschrauber zugeworfen, sondern es wird einfach in das Bankensystem eingeschleust und da haben wir das, womit der vorherige Notenbankgouverneur Alan Greenspan schon mal das Ganze nochmal über Wasser gebracht hat, allerdings um den Preis einer umso größeren geplatzten Schulden- und Spekulationsblase dann. Dasselbe macht jetzt Bernanke wieder und alle anderen Notenbanken auch. Nicht? Auch die ständig von der Stabilitätspolitik faselnde Europäische Zentralbank macht genau dasselbe. Das heißt, Flutung der Weltökonomie mit Geld. Flutung vor allem mit Dollars als dem immer noch zentralen Weltgeld. Und was ist da die Konsequenz? Ja, eigentlich weiß es jedes Kind. Es hatte man schon mal, nämlich in den industrialisierten Kriegswirtschaften des 20. Jahrhunderts, da war auf dieser Ebene der Kriegswirtschaft schon mal der Punkt erreicht, dass das nicht mehr aus regulären Einnahmen, auch nicht aus normalen Kredit mehr zu finanzieren waren, also wurde die Notenpresse angeworfen und das Resultat war eben die berühmte Inflation. Inflationierung der Ökonomie heißt die Entwertung von bare Arbeitskraft, wertlos werden von Arbeitskraft, die Entwertung von Sachkapital, Produktionsmittel werden entwertet, müssen stillgelegt werden, die Entwertung von Warenkapital, Waren auf dem Markt, die nicht mehr verkauft werden können, sind entwertet, müssen vernichtet werden oder liegen darum. Und Geldkapital, die berühmte Asset Inflation, die Vermögensinflation, die in diesen Verschuldungsblasen steckte, Entwertung dieses Geldkapitals. Ja, und wenn der Staat die Notenpresse anwirft, ist früher oder später nach einer gewissen Inkubationszeit, wie das die Kriegswirtschaften eben gezeigt haben, und jetzt haben wir sozusagen eine Kriegswirtschaft ohne Krieg, eine mega Verschuldungsblase durch die staatlichen Notenbanken, die einfach Geld, Kapital generieren aus dem Nichts. Das heißt, diese Konsequenz der Inflation, die ist eigentlich unvermeidlich und das heißt Entwertung des Selbstzweckmediums Geld selber. Setzt also nur den Entwertungsprozess aller anderen Kapitalbestandteile fort. So, und jetzt, wenn wir die aktuelle Herausforderung noch betrachten. Moment. Ja, ungefähr. Habe ungefähr die Kurve gekriegt. Dann ist es eben so, in der Tat, die momentane relative Stabilisierung, die schon ausgerufen wird, als Ende der Krise und als neues goldenes Jahrzehnt und so weiter und so fort, beruht auf nichts anderem als auf einer künstlichen, einer Bluttransfusion der Weltökonomie durch die Staaten, Staatskredit und vor allem durch die Flutung der Notenbanken, die mit Geld, mit Dollars, Euros und so weiter, vor allem mit Dollars momentan. Darin steckt ein in einem gewissen Inkubationszeitraum abrufbares und mit Sicherheit kommendes Inflationspotenzial. Das heißt, von der momentanen Konsequenz her, es wird eben künstlich Kaufkraft für Investitionen und Konsum generiert. Das ist nach den einzelnen Weltregionen unterschiedlich sozusagen gewichtet. In den USA als dem Zentrum der kapitalistischen Weltökonomie ist es vor allem diese Dollarflutung, die natürlich ihren Weg auch in alle anderen Weltteile findet. Es können sich auch Leute aus China und aus Europa und aus Japan und was weiß ich eben zum Nulltarif Geld, Dollars leihen in den USA. Das führt aber nicht, weil es eh schon Überkapazitäten gibt der Produktion, also Stichwort General Motors und so weiter, führt nicht zu zusätzlichen Erweiterungsinvestitionen, sondern das wird zum Treibsatz für die Weltbörsen. Also der Börsenhype ist wieder ein bisschen im Gange, genau nicht so stark wie vorher. Und zum Zweiten wird über Kredite, Konsumkredite, auch der Konsum geschürt. Obwohl die Arbeitslosigkeit in den USA sich verdoppelt hat, nominell und real vermutlich verdreifacht oder vervierfacht sogar. Das heißt, es gibt eigentlich keine reale Grundlage für diese Stabilisierung, außer eben diese Staatsintervention mit dieser Geldflutung, für die früher oder später und eher früher als später bitter bezahlt werden muss. Die andere Seite, auf der anderen Seite des Pazifik, in China, da war es eigentlich so, dass diese chinesische einseitige Exportindustrialisierung, die reingeführt worden ist von eben diesen Defiziten anderswo, vor allem in den USA. Also ein Defizitkreislauf über Pazifik, einseitige Exporte aus China, übrigens nicht einfach chinesische, sondern da hat sehr viel europäische, US und andere Konzerne investiert in diesen Exportwirtschaftszonen. Dieser Defizitkreislauf ist eigentlich Anfang 2009 zum Stehen gekommen. Es gab wirklich so einen, man kann es in den Kurven sehen, für einige, für zwei Monate ungefähr, so einen steilen Abstieg, einen Absturz regelrecht. Und China hat das Ganze aufgefangen mit einer wirklich abenteuerlichen Flucht nach vorn. Denn es wurde hier genau dasselbe gemacht wie überall sonst. Staatsgeld hat die chinesische Ökonomie geflutet. Staatskredit aber nicht nur, sondern der chinesische Staat, der hat sozusagen die formale Kompetenz dafür, der hat sein Bankensystem gezwungen, was bis jetzt in den USA oder Europa nicht möglich ist, sein Bankensystem regelrecht gezwungen, richtig mit Daumenschrauben, einfach Kredite zu vergeben, zu streuen. Und die Richtung dieser Kredite, die wurde auch vorgegeben, nämlich tatsächlich Erweiterungsinvestitionen. Und zwar sowohl in die Produktion als auch in die Infrastruktur. Ich habe eine ganze Sammlung von Analysen, von Berichten, wo also in eine chinesische Stadt nach der anderen neben dem vorhandenen Seehafen wird ein zweiter Seehafen gebaut. Neben dem vorhandenen Flughafen wird ein zweiter Flughafen gebaut. Neben der vorhandenen Produktionskapazität wird eine zweite hochgezogen. Und das Ganze ist natürlich, man kann es als gewaltige Investitionsblase bezeichnen, denn natürlich, wer soll das kaufen? Weder die chinesische Binnenökonomie noch die, der bisherige Hauptabnehmer USA wird das langfristig in dieser Größenordnung tun können. Das heißt, jetzt ist erstmal dieser gewaltige, erzwungene, kreditfinanzierte Investitionshype, der hat das chinesische Wachstum innerhalb eines Jahres wieder auf 10% hochgezogen. Das brauchen wir auch, um nicht abzuschiffen. Und ja, wenn nicht die Weltwirtschaft wie durch ein Wunder demnächst wieder autonom anspringt, ohne diese Transfusion durch Staatskredit, dann wird diese chinesische Investitionsblase mit einem gewaltigen Knall platzen, die übrigens nebenbei bemerkt auch noch eine entsprechende gewaltige Immobilienblase mit erzeugt hat. Sozusagen die Mutter einer Immobilienblase, rätseln die Wirtschaftsanalysten schon, wann wird das platzen, wie lange wird das umgehen und so weiter. Das heißt, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis dieser Punkt erreicht wird. Und in der europäischen Zone ist er eben schon erreicht. Das heißt, hier gab es ja ein ähnliches zwischen USA und China, gab es hier der pazifische Defizitkreislauf gewesen ist, gab es hier einen europäischen Defizitkreislauf zwischen der Bundesrepublik und ihren Nachbarn, sowohl in der Eurozone als auch darüber hinaus in der übrigen EU. Und jetzt ist natürlich, ist ein ziemlicher Witz, 46% der deutschen Exporte gehen in diesen Raum. Nach wie vor. Ja. Und entsprechende Überschüsse, von denen die deutsche kapitalistische Ökonomie lebt. Ja. Deswegen leisten sie sich ja auch diesen Billiglohnsektor mit den größten, einem der größten in Europa, weil eben sozusagen alles auf den Export abgestimmt ist. Und jetzt hat sozusagen dieser gewaltige Staatskredit-Hype überall in der Welt hat diese Exporte erstmal substituiert. Es wird uns halt so weitergelaufen, ne? Obwohl das Ganze eben auf tödlichen Füßen steht. Und in der Eurozone, da ist jetzt die Grenze schon sichtbar, dieses Umschalten von der Verschuldungs- und Finanzblasenökonomie auf den Staatskredit hat hier bereits zum Crash geführt eigentlich. Ne? Und der größte Witz ist jetzt, dass die Bundesrepublik, die deutsche Bundesregierung, redet von Defizitsündern, obwohl diese Defizite eigentlich nichts als die Kehrseite der deutschen Exportüberschüsse sind. Irgendwo müssen die ja herkommen, die Finanzierungsfähigkeit dafür. Das heißt, wenn das, was diesen sogenannten Defizitsündern aufgezogen worden ist, gerade auch von der deutschen Regierung, und zwar zwecks Rettung der gemeinsamen Währung des Euro, diese selbstmörderischen Sparprogramme durchgesetzt werden, das sind jetzt ja großenteils erst Absichtserklärungen, wenn die wirklich durchgesetzt werden, dann wird das einen gewaltigen Rückschlag auf die deutschen Exportüberschüsse in dieser Eurozone werden. Also in Wirklichkeit ist nirgendwo, weder in dieser Diskrepanz und dieser Schieflage in der Eurozone her oder innerhalb der EU, noch in Bezug auf China oder die USA, irgendwo sichtbar, dass dauerhaft hier eine Stabilisierung erreicht worden wäre. Sondern ganz im Gegenteil, das Problem, das zum Krach Ende 2008 geführt hat und erstmal zum Absturz der Weltökonomie, das wurde nur weltweit auf den Staatskredit verlagert mit, wie gezeigt, unterschiedlichen Formen und Mechanismen. Das heißt, ich kann jetzt hier natürlich keine konkrete Prognose machen, wie gesagt, empirisch lässt sich das alles immer erst im Nachhinein verifizieren, aber man kann doch zeigen, sehen, dass hier alles andere bevorsteht als ein neues goldenes Jahrzehnt, woher soll das plötzlich kommen, ne? Sondern was bevorsteht, ist eher eine zweite Welle der Weltwirtschaftskrise, die jetzt von der Krise der Staatsfinanzen initiiert sein wird. Und vom Platzen dieser entsprechenden Blasen, also der Flutung mit Dollars und Euros und der chinesischen Investitionsblase und der Krise der Eurozone. Da werden also die Kräche herkommen, die diese zweite Welle der Weltwirtschaftskrise auslösen. So, jetzt spare ich mir jetzt mal am Schluss, spare ich mir diesen Ausblick, die politikkritischen Nachbemerkungen. Vielleicht kann man das in der Diskussion dann noch bringen, weil es werden sicher dann Leute fragen, ja und was soll man denn dann tun? Was soll man tun? Ja. Okay, das war's erstmal. Okay, danke Ulrich Kurzmann für den Vortrag. Ich würde sagen, wir machen jetzt gleich anschließend eine Diskussion zu diesem Thema und dann wird so Sita Scholz ihren Vortrag machen. Also ich würde sagen, jetzt mal eine halbe Stunde circa. Wie gesagt, es gibt ja am Samstag auch nochmal die Möglichkeit, mit den Referentinnen direkt zu sprechen, länger zu sprechen und dementsprechend jetzt eine halbe Stunde höchstens Diskussion, würde ich sagen, und dann nochmal weiter. Also bitte, Wortmeldungen. Niemand? Ach so, ja, also in schriftlicher Form gibt es einiges. Das ist zum Beispiel auf dieser Homepage von dieser Theoriezeitschrift www.exit-online, da gibt es eine eigene Rubrik Krise und Krisentheorie, weiß nicht genau, wie der Titel ist. Da ist eine ganze Reihe Texte aus den vergangenen Jahrzehnten, muss man fast schon sagen, zu dem allgemeinen Krisenthema. Und dann gibt es eine ganze Reihe von kleinen, eher journalistischen, analytischen Artikeln, die verschiedene Erscheinungsformen der Problematik beleuchten. Und was leider fehlt, das ist jetzt sozusagen die geplante oder eigentlich leider schon angekündigte publizistische Aufarbeitung der Krise jetzt und auch der Auseinandersetzung um die marxische Krisentheorie. Das ist alles noch in Vorbereitung. Das dauert halt manchmal ein bisschen länger. Aber auf der Homepage und auch in unserer Theoriezeitschrift ist einiges zu finden zu dem Thema. Also ich habe versucht, das auf zwei Ebenen darzustellen und zu erklären. Einmal sozusagen Kapitalismus als Gesamtprozess, die Entfaltung einer inneren dynamischen Logik dieser Produktivkraftentwicklung. Und wenn gesagt wird, manchmal auch von Marxisten, ja, der Kapitalismus, der kommt halt in die Krise und dann kommt er wieder raus und das ist im Grunde die ewige Wiederkehr desgleichen, dann würde ich erstmal sagen, was auf jeden Fall nicht wiederkehrt, wo es einen einzigen Zeitpfeil in eine Richtung gibt, das ist eben die konkrete Produktivkraftentwicklung. Der Kapitalismus kann nicht zurück zur Dampfmaschine zum Beispiel. Er muss immer auf dem jeweiligen Level der Produktivkraftentwicklung muss er produzieren und das ist nicht einfach bloß eine technische Angelegenheit, sondern es hat ja Rückwirkungen auf die Verwertungsverhältnisse. Und um diese Rückwirkung geht es eigentlich. Und also insofern erstmal die Erkenntnis und begriffliche analytische Darstellung dieser allgemeinen kapitalistischen Logik, dieser inneren Dynamik. Ja. Und da kann man bei Marx auch einiges finden. Und die zweite Ebene wäre eben konkret historisch die Entwicklung dieser dritten industriellen Revolution der Mikroelektronik seit Anfang der 1980er Jahre. In welcher Beziehung steht da diese spezifische neue Produktivkraftentwicklung, die Potenziale von Rationalisierung, die sie hervorgebracht hat, zu den seither abgelaufenen dieser dichten Kette von Finanzkrisen. Ja? Welchen inneren Zusammenhang gibt es da? Und das war in etwa das, was ich jetzt so zugegebenermaßen sehr holzschnittartig skizziert habe. Ich gebe das nicht. Ganz kurze Sache. Kann man das eigentlich in den Menschen verbinden, wo ich bei Günther anders gelesen habe, dass es eine Diktatur der Technik gibt? Also, das mit der Technik, das ist immer so ein Problem. Auf der einen Seite würde ich da erstmal antworten, es ist keine Diktatur der Technik. Die Technik ist ja selber nur eine Folgeerscheinung, eine Konsequenz, ein Ergebnis von was ganz anderem, nämlich von dem, was ich mit Marx als dieses automatische Subjekt, diesen Selbstzweck des abstrakten Reichtums und die innere, sozusagen der innere Zusammenhang dieser gesellschaftlichen Formen, in denen sich das bewegt. Das ist sozusagen der eigentliche Ursachenkomplex. Und die Technik, die ist andererseits nicht neutral, nicht unschuldig, nicht? Aber sie ist sekundär. Nicht? Nicht die Gesellschaft folgt technischen Imperativen, sondern umgekehrt, die Technik folgt den Verwertungsimperativen des Kapitals. Und deswegen sieht sie auch manchmal sehr destruktiv und sehr komisch aus. Nicht? Irrational auch technisch selber. Nicht? Dass zum Beispiel in der Produktion es nicht um das Wohlbefinden der Produzenten geht. Nicht? Ja, das kann man nun wirklich in jeder Fabrik feststellen. Nicht? Und was völlig unnötig wäre, eigentlich rein technisch betrachtet, aber auch die Technik selber, die Aggregierung der Produktionsmittel ist so angeordnet, so konfiguriert, dass sie eben diesem Verwertungszweck sozusagen optimal angepasst ist. Und da liegt der Hund begraben. Ne? Ja, du hast ja vorher schon das Inflationsproblem der Stadt, was jetzt aufgebaut wird, die Geldschöpfe der Notenbank, ja schon angesprochen, kannst du das noch ein bisschen weiter ausführen, wie es jetzt schon, dass Rohstoffpreise schon wieder sehr stark am Ansteigen sind, jetzt die Wirtschaft scheinbar wieder langsam in Tritt kommt. Kannst du das noch ein bisschen weiter ausführen, weil das ist jetzt eine Entwicklung, die man ja jetzt schon wieder direkt sieht. Ja, also ich habe ja gesagt, ich habe jetzt sozusagen versucht, so einen großen Überblick zu geben. Ja. Weiß nicht, wie weit das gelungen ist, das verständlich war, also um sozusagen die allgemeine Logik und Dynamik und dann auch mit dem Ausblick auf diese konkrete historische Entwicklung in den letzten 30 Jahren zu geben. Jetzt kann man natürlich da, wie kann man es im Computer so schön machen, immer ein Fenster nach dem anderen aufmachen. Nicht? Man kann das immer genauer betrachten. Nicht? Man kann zum Beispiel, um nur auf das, was du jetzt angesprochen hast, einen Hinweis zu geben. Beispielsweise war natürlich diese sogenannte Asset Inflation, diese Vermögensinflation, die entstanden ist durch diese Finanzblasenökonomie. Das hat in sich auch ein Inflationspotenzial geborgen. Weil im Grunde ist es egal, ob der Staat nun sozusagen substanzlose Geldmassen direkt kreiert oder ob das vermittelt über das Finanzsystem, das Bankensystem und so weiter geschieht. Oder irgendwelche Hedgefonds und so weiter. Aber der Unterschied ist der, dass das Inflationspotenzial über diese Finanzmaßenökonomie nicht so schnell abgerufen worden ist. Und zwar deswegen, weil das über riesige transnationale Vermittlungen gelaufen ist. Nicht? Also beispielsweise ein Stichwort dabei heißt Curry Trade. Ja? Das bedeutet, wenn zum Beispiel, das war in den 1990er Jahren in Japan, die haben das als erste vorgemacht, auf ihre Krise, das war ihre spezifische Japan-Krise, da ist das Ganze schon mal bilderbuchartig abgelaufen, reagiert mit in der Nullzinspolitik der Notenbank. Bei allen anderen war das nicht der Fall. Dann haben sich jetzt jede Menge Instanzen in Japan Yen geliehen, ne? Und haben die getauscht in Dollars oder Euro oder D-Mark damals noch und haben sozusagen damit Börsenwerte gekauft oder Immobilienwerte, was weiß ich. Ne? Das heißt, da wurde also zusätzliches Geld aus nichts geschöpft, aber es wurde nicht direkt eingeschleust in den japanischen Währungsraum, sondern über den Current Rate ist es verteilt worden über die halbe Weltökonomie. Ne? Und deswegen hat es über diese Finanzblasenökonomie ziemlich gedauert, bis so ein wenig das inflationäre Potenzial da reif geworden ist. Es war eigentlich im Laufe des Jahres 2008 absehbar, es ist heute natürlich schon wieder vergessen, China hat da beispielsweise damals fast 20% Inflation erreicht, kurzzeitig, für ein paar Monate. Ne? Und auch in anderen Weltteilen, es hat angefangen, die Inflation, nur das, die Sache dann auf andere Weise gelöst, nämlich statt der Entwertung des Geldmediums selber sind die Vermögensphasen geplatzt. Das heißt, es wurde das Geldkapital entwertet, indem das sozusagen Ausdruck dieser Vermögensinflation war. Es wurde einfach auf, sozusagen auf Null, einige Billionen Dollar Euros einfach in Luft aufgelöst, entsprechende Entwertung von Vermögen. Und das war dann anstelle der Inflation. Und jetzt, wo die Staaten das machen, da ist ja der erste Effekt der, die wollen natürlich ihre eigene Nationalökonomie als erstes retten. Die Rettungspakete, die beziehen sich nicht auf irgendwelche Firmen oder Banken anderswo, sondern auf die eigenen. Und deswegen wird jetzt das, was die Notenbanken nun an Geldflutung machen, schon primär in die jeweils eigene, in den jeweils eigenen Währungsraum eingespeist. Das heißt, das Inflationspotenzial wird da vermutlich sehr viel schneller abgerufen als über diese weltweit vermittelte Finanzblasenökonomie. Aber der Effekt ist letztlich dasselbe. Und was momentan beobachtbar ist, man kann natürlich das eine mikroskopische Analyse machen. Man kann feststellen, China hat schon fast wieder 5% Inflation erreicht. Nicht? Die Lebensmittelpreise sind wesentlich stärker noch gestiegen. Und auch in anderen Ländern hat die Inflation angezogen, in Vietnam zum Beispiel, aber auch in Australien. Und es ist auch meistens so, kommt das. Ne? Nur, wie gesagt, man kann hier keine präzise Prognose machen. Ne? Man kann das nur beobachten und in Beziehung setzen zu dieser grundsätzlichen Analyse. Ja, das wäre natürlich sozusagen die Flucht nach vorn, aber wirklich nur in eine andere Art von Abgrund eben. Nicht? Also es ist tatsächlich so, das kann man zu dem Aspekt auch noch sagen, dass ein Teil der Weltbankadministration, ein Teil der US-Administration und auch ein Teil der Europäischen Kommission, vor allem natürlich der Teilnehmer aus den südlichen Ländern und zum Teil auch aus Frankreich, liebäugeln mit einer sogenannten kontrollierten Inflation. Also ich habe ein Papier gelesen, da wurde gesagt, ja, also bis maximal 6% kontrollierte Inflation wäre eine Lösung, weil das würde die Ökonomie nicht total in den Abgrund reißen, wie es eine Hyperinflation oder eine 10, 20, 30, 100 Prozent Inflation bedeuten würde. Und es würde peu à peu die Staaten entschulden. Ne? Wenigstens so weit, dass die Finanzmärkte wieder Vertrauen hätten und sagen, natürlich werden dabei die Leute enteignet, die die entsprechenden Papiere haben, aber halt schleichend. Ne? Nun, was dazu zu sagen ist, dass natürlich kein Mensch sagen kann, stand auch in dem Papier nichts drüber und hat auch der Weltbankpräsident keinen Ton drüber gesagt, wie soll man bitte schön denn die Inflation kontrollieren? Ja? Wie soll das denn gehen? Ja? Wie ist die Dosierung? Momentan, was vor allem die US-Notenbank macht, ist eine Dollarflutung hoch 3. Ja? Von einer präzisen Dosierung kann überhaupt keine Rede sein. Ne? Dass man da sagen könnte, wir visieren für die nächsten 12 Monate 6% Inflation an, das halt man ein paar, 2-3 Jahre durch und dann läuft das wieder. Ja? Da gibt es keine Mechanismen und niemand, der das unter Kontrolle hat. Das ist eine reine Traumtänzerei. Für mich ist das so ein Indiz dafür, dass sozusagen diese Repräsentanten nicht ein noch aus eigentlich wissen, ja? Dass sie überhaupt so eine Idee kommen. Nicht? Noch vor ein paar Jahren hätte man gesagt, ja, die sind komplett verrückt. Ja? Das ist ja der Bruch, nicht nur mit Konvention, das ist der Bruch mit ihrer eigenen Theorie natürlich. Ne? So, ich frage jetzt nochmal pro forma, was tun, weil ich noch an einem politischen Anmerkung interessiert wäre, weil der Krise auch immer Krise des Bewusstseins bis zu einem gewissen Grad bedeutet. Und da kommt ja auch kaum noch zeitlich schon vor, und wichtigerweise auch da politikkritische Anmerkung. Ja. Ja, gut. Also, jetzt komme ich natürlich. Ah ja, ich probiere es mal ohne. Jetzt komme ich natürlich zu meiner Polemik gegen die Linke. Ne? Denn was ist zu beobachten? Ich habe es ja bei den methodologischen Vorbemerkungen so kurz angedeutet. Ja? Diese positivistische Wahrnehmung von Fall zu Fall, dieses sich in einem Ereignishorizont bewegen, wo man immer nur guckt, was passiert jetzt und dann passiert wieder was anderes, das ist natürlich sozusagen das Gegenteil von Theorie, das Gegenteil von bewusster Reflexion. Ne? Und dass Leute, die sich auf Marx berufen oder die sozusagen einen emanzipatorischen, sozial-emanzipatorischen Anspruch haben, auf denselben Hund gekommen sind wie die bürgerliche Wissenschaft, lässt natürlich tief blicken. Und da ist dann schon die Frage, wenn man den nächsten Punkt stellt, was tun, ja? Heißt ja erstmal nicht, jetzt irgendwie losrödeln, irgendwas machen, irgendeinen Subsistenzkartoffel produzieren oder sich in die Luft sprengen, eine Selbstverbrennung organisieren, was weiß ich, auf was man alles kommen könnte, nicht? Würde mich nicht wundern. Nicht? Sondern das heißt ja erstmal, man muss überhaupt ein Ziel formulieren können. Was wollen wir, worauf wollen wir eigentlich hinaus, wenn wir den Kapitalismus kritisieren und wenn wir jetzt sehen, er stößt an innere Grenzen, an Schranken. Ne? Was soll dann sozusagen, wie soll ein zukünftiger Sozialismus oder Kommunismus denn aussehen oder welche Grundkriterien kann man dafür überhaupt aufstellen? Ja, und da muss man sagen, ja, dass ein Großteil der Linken eigentlich den Zusammenbruch des Realsozialismus, der aus meiner Sicht ja Bestandteil dieser Krise der dritten industriellen Revolution war, ja, eine Episode oder eine Etappe in dieser Krise war das, weil das ja auch über den Weltmarkt vermittelt war. Letztendlich ist der Realsozialismus am Weltmarkt gescheitert. Am Weltmarkt kann man ja nur scheitern, wenn man eben sein Bestandteil ist, das heißt, wenn man in den kapitalistischen Kategorien sich reproduziert, ja, also in der Form von abstrakte Arbeit, Wert, Ware, Geld und so weiter. Der Begriff abstrakte Arbeit bei Marx rein negativ bestimmt, unter anderem als Substanz des Kapitals, war zum Beispiel in der DDR ein positiver technokratischer Funktionsbegriff. Also wäre erstmal dieser Realsozialismus und sein Zusammenbruch kritisch aufzuarbeiten. Da kommt man natürlich auf unangenehme Punkte. Das ist ja das, was wir versuchen mit dieser Überwindung, Transformation des Arbeiterbewegungsmarxismus, wie wir das genannt haben. Aber das ist ja vom Großteil der Linken verweigert worden. Man hat sich drum herumgemogelt. Und jetzt Dasselbe ist natürlich mit der Krisentheorie. Ja? Es wurde ja immer nur gesagt, ach, der Zusammenbruch und Zusammenbruchstheorie kennen wir doch, ist doch alles Krampf und so weiter. Ja, und da steht man natürlich jetzt erstmal dumm da. Ne? Und welche Reaktion kommt dann? Eigentlich müsste die erste Reaktion sein, eine scharfe theoretische Auseinandersetzung innerhalb der emanzipatorischen Kapitalismuskritik, innerhalb der Linken, in welchem Sinne auch immer das zu verstehen ist, um die ungeklärten Grundfragen. Sonst kommt man überhaupt nicht weiter. Sonst ist ja jede Praxis dann auch für den Arsch, ja? Wenn man keine überhaupt nicht mehr weiß, worauf man eigentlich hinaus will, was eigentlich abgeht, sondern wenn man selber sich nur von Fall zu Fall eben hangelt, ja? Und sozusagen im Ereignishorizont gefangen ist. Ja, und was ist stattdessen zu beobachten? Was ich sehe, soweit ich die linke Szene beobachte, ist vor allem zu beobachten, dass jetzt erst recht diese notwendige theoretische Klärung vollkommen verweigert wird. Im Gegenteil, man will ja sogar darauf hinaus, dass ab jetzt die theoretische Auseinandersetzung, vor allem natürlich die Polemik, die schlimme, geradezu verboten ist, ja, dass man sozusagen alle inhaltlichen Widersprüche, die man hat, die zu klären wären, dass die alle glatt gebügelt werden, dass man sozusagen bloß keiner dem anderen ein Auge auskratzen will, dass man was stattdessen macht. Was ich sehe, ist eher, dass man letztendlich einschwenkt auf die Illusion einer staatlichen Bewältigungskompetenz, dass man, sozusagen ja, wieder ein zweites Mal versucht, über Bündnisse, Bündnispolitik, in Wien heißt es, glaube ich, Superlinke oder so ähnlich, anderswo in Deutschland ist es das Institut für Solidarische Moderne, das sind Teile des bisherigen Linksradikalismus zusammen mit Grünen, Realos und irgendwelchen SPD-Fuzis, zum Beispiel hessischen ehemaligen Vorsitzenden, nicht? Die sind da zusammen, dreschen demokratische Phrasen, ja? Und ein Teil der radikalen Linken liebäugelt jetzt mit diesem rot-rot-grünen Projekt sozusagen mit denselben Leuten, was rot-grün angeht, die Hartz IV auf den Weg gebracht haben. Ne? Mit denen setze ich mich doch nicht an einen Tisch. Da habe ich doch nicht, entwickle ich doch nicht jetzt Optionen einer Bündnispolitik bis in den parlamentarischen Raum hinein. Und ich würde die momentane Situation eher so bezeichnen, was zu befürchten ist, ist eine Resozialdemokratisierung der radikalen Linken. Gerade was die etatistische Orientierung angeht, die Hoffnung auf den Staat, den man natürlich dann irgendwie kritisch, sozial und so weiter die ganze Sache Schoße besetzen will. Aber das ist ja gerade die Illusion. Es läuft letztlich auf eine Beteiligung an der Krisenverwaltung hinaus, wenn überhaupt, nicht? Also nochmal diesen Weg von der neuen Linken zu den grünen Realos. Ja? Also da fällt mir das Frühstück aus dem Gesicht. Ne? Und da würde ich dann schon eher sagen, da ist die Polemik dagegen zu richten. Da kommt nichts dabei raus, was in irgendeiner Weise vorwärtstreibend wäre, was in irgendeiner Weise die radikale Kapitalismuskritik ein Bein auf den Boden kriegen lässt. Da ist vorgeschaltet das Problem, die theoretische Klärung. Ja? Und wenn uns noch so sehr die Brocken um die Ohren fliegen, ja, wenn man die inhaltlichen Fragen, die Grundfragen nicht klärt, die offen liegen, ja, dann wird man auch zu keiner Praxis kommen. Das ist meine Grundthese zu der Sache. Okay, ich glaube, das war so ein gutes Schlusswort. Also es gibt noch eine ganz dringende Wortmeldung, sonst würde ich weitermachen mit dem zweiten Vortrag.